Eine Woche war vergangen. Es ließ mir keine Ruhe. Ich musste zu ihr. Als ich das Lager von Weitem auftauchen sah, lief sie mir schon entgegen. Missionarin, ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Jeden Tag habe ich auf dich gewartet. Vecchiosel, ich muss dir etwas sagen. Als du weggegangen bist, ich habe lange auf dem Berg gestanden und dir nachgesehen, bis du hinter den Bäumen verschwunden warst. Und als ich zurückgehen wollte, hörte ich es rauschen. Es war das reißende Wasser, das vom Berg herunterspringt. Ich dachte, tu's, dann ist alles zu Ende. Dann brauchst du nicht mehr zu leiden. Dann ist alles gut. Dann wirst du Gott sehen und ihn fragen, warum? Aber ich konnte nicht. Und als ich dann ins Haus zurückging, traf ich Cheng, einen der Ältesten hier. Er wird bald sterben. Er hatte sich Opium besorgt. Das tut nicht weh. Er wollte schlafend aus dem Leben gehen. Und ich dachte, Opium ist gut. Opium ist ein leichter Tod. Wirst du mir glauben, Missionarin? Alles, was ich dir sage, ich wollte Opium nehmen in der Nacht, als es ganz dunkel war. Ich wusste, wo er es versteckt hatte. Ich wollte ihm zuvorkommen. Plötzlich hörte ich eine Stimme, die rief meinen Namen ganz nah. Diese Stimme war in mir und doch war sie nicht von mir. Und dann sagte sie, meine Wege sind heilig. Ich habe eine große Aufgabe für dich. Siehst du diese Aussätzigen hier, die alle keine Hoffnung haben? Du kennst mich, sie aber kennen mich nicht. Zu ihnen habe ich dich gesandt. Für dieses Werk habe ich dich berufen. Als ich diese Stimme in mir spürte, wusste ich, dass Jesus mich gerufen hatte. Er, den ich einmal geliebt und den ich jetzt verlassen hatte. Und ich habe mich geschämt. Ich erinnerte mich daran, wie ich ihm einmal mein Leben angeboten hatte. Das ist schon viele Jahre her. Aber jetzt, als er mein Opfer annahm, da wollte ich nicht und nahm es zurück. Da habe ich geweint und ihm gesagt, hier bin ich, Herr. Mache mit mir, was du willst. Ob ich lebe oder sterbe, ob ich gesund bin oder krank. Ich gehöre dir. Und plötzlich fiel es wie Schuppen von meinen Augen und ich erkannte, was ich bis dahin nicht gesehen hatte. Ich sah, dass 90 Menschen auf mich warteten, Verzweifelte und solche, die keine andere Hoffnung hatten als den Tod. Ich aber kannte den, der stärker war als Krankheit und der Tod. Da habe ich sie alle um Verzeihung gebeten und ihnen von Jesus erzählt. Und gesagt, wie sehr Gott uns liebt. Von dem Tag an stand sie wie eine Säule, sie, die am Leben fast verzweifelt war. Gott hatte sie zurückgerissen und ihr eine große Aufgabe anvertraut. Ihr Leben hatte wieder einen Sinn. Sie nahm ihre Bibel, die so lange verschlossen geblieben war, und fing an, den anderen daraus vorzulesen und mit ihnen zu beten. So entstand schon bald eine kleine Gemeinde, die miteinander bekannte, dass Jesus mitten in die Nacht des Todes das Leben gebracht hat. Unvergesslich sind mir bis heute die Tage und Stunden, in denen ich mit den Aussätzigen zusammensaß. Aichen war ihnen allen eine Freundin geworden. Was kümmerte sie es, dass sie von der Lepra immer mehr zerfressen wurde und ihr Gesicht grässlich entstellt war? Einmal sagte sie zu mir, Missionarin, Augen, die lieben, sehen hindurch. In Gottes Augen bin ich schön, denn er liebt mich. Es ist nicht mehr lange, da wird er mir einen anderen Leib geben, den kann keine Krankheit mehr zerstören. Aber noch braucht er diesen kranken, verstümmelten Leib. Denn wie sonst sollte er den anderen sagen, dass er sie liebt? Es kam die Zeit, dass ich China verlassen musste. So sehr ich mich freute, die Heimat wiederzusehen nach so langen Jahren, wurde der Abschied schwer, besonders der Abschied von den Aussätzigen. Die letzten Stunden werde ich nie vergessen. Es war ein Stück Ewigkeit eingebrochen, denn Jesus selbst war spürbar mitten unter uns. Da standen sie oder knieten und dann sangen sie, sie, deren Stimmen oft so angegriffen waren, dass sie kaum einen Ton herausbringen konnten. Sie aber sangen zur Ehre Gottes. Aitchen ging es sehr schlecht. Sie war so schwach, dass sie kaum noch gehen konnte und dazu fast blind. Dennoch leuchtete eine große Freude aus ihr, als sie mir zum Abschied sagte: Missionarin, es ist wahr, was du uns gesagt hast. Jesus hat uns lieb. Jetzt weiß ich es. Wenn ich bald bei ihm bin, werde ich ihm danken für alles. Ich freue mich auf ihn. Manchmal kann ich es kaum abwarten. Ich weiß, Missionarin, du musst jetzt gehen. Wir Menschen müssen scheiden, aber Jesus bleibt.